Und wieder ist ein Tag vergangen. Ein Tag voller neuer Möglichkeiten, die sich mir jetzt eröffnet haben. Ein Tag, wo sich neue Türen geöffnet haben, durch die zu gehen ich nun bereit bin. Ein Tag mit Entscheidungen, die nur darauf gewartet haben, getroffen zu werden. Ein Tag voll von Schmerz und Leid, der durchlebt, aber nicht mehr von mir festgehalten wurde. Ein Tag voller Emotionen, die erfahren werden mussten. Ein Tag, wo mir erneut bewusst wurde, was es bedeutet zu leben und somit auch zu fühlen. Ich fühle, also bin ich. Der Spruch mit dem Denken, ich denke, also bin ich, klingt zwar nett, aber ich habe jetzt feststellen müssen, dass es durchaus viele Gefühle gibt, die nach und nach in der Lage sind, zumindest vorübergehend, die komplette Vernunfts- und Gedankenwelt auszuhebeln. Also denken und sein? Naja, für mich persönlich eher umgekehrt. Ich glaube, erst das Gefühl macht uns lebendig, welches auch immer. Und so geht es weiter. Jeden Tag, ein Schritt, und es werden noch unendlich viele sein. Aber immerhin, ich bin jetzt losgelaufen. Ich habe keine Ahnung mehr, wohin mein Weg mich noch führen wird. Aber ich will darauf vertrauen, dass er für mich genau richtig ist. Garantien gibt es sowieso nicht. Es ist besser, etwas falsch gemacht zu haben, als es nicht probiert, oder? Ich denke mir das so. Wenn ich jetzt sterben müsste, ich hätte nicht viel zu erzählen. In den letzten Jahren habe ich eindeutig zu viel gedacht und zu wenig gefühlt, zu meinem eigenen Selbstschutz. Immer auf Nummer sicher, aber wirklich gelebt. Ich weiß im Augenblick nur eines, und das ist mir jetzt wichtig, überaus wichtig sogar. Solange die Liebe, in welcher Form auch immer, und Liebe ist durchaus sehr vielfältig, in meinem Herzen ist, wird immer irgendwo ein Licht der Hoffnung brennen, nämlich in mir selbst. Und jetzt kann ich es auch endlich wieder sehen. Denn die Liebe allein ist es, die passend macht, was nicht passt, die wieder aufrichtet, was gefallen ist und ein wenig von dem heilt, was zerbrochen war. In diesem Sinne, dir einen schönen Abend. Mögest auch du für dich selbst dein ganz persönliches Licht wieder zum Leuchten bringen. Denn wenn mehrere Lichter leuchten, ergibt das was? Eine Lichterkette, und die kann gemeinsam viel erreichen. Doch dazu mehr zu einem anderen Zeitpunkt. Was vor mir auf meinem Weg liegt, das weiß ich nicht. Aber dafür weiß ich, dass wenn ich meinem Herzen weiter folge, er für mich richtig ist.